Der ehemalige Baumarkt ist weiträumig abgesperrt, der Zaun mit weißer Folie verhängt, um die Flüchtlingsunterkunft vor neugierigen Blicken zu schützen. Wo am Wochenende der braune Mob Nazi-Parolen skandiert und randaliert hat, wartet jetzt ein Großaufgebot von Kamerateams, Fotografen und Journalisten auf Vizekanzler Gabriel. Von der anderen Straßenseite schauen Neugierige dem Treiben zu. Viele wollen nicht mit mir reden, andere sagen ihre Meinung frei heraus. Warum redet der Gabriel hier mit den Asylanten? Die verstehen kein Wort. Der soll mit den Bürgern reden, dort klarstellen, auch der Bürgermeister. Die haben aber alle keine Eier in der Hose. Die Menschheit ist so bekloppt. 89 sind sie wegen 100 D-Mark, da haben sie genauso einen Aufstand gemacht, da sind sie an die Grenze gerammelt und da waren sie wie von Sinn. Und jetzt, ich kann das nicht begreifen. Also weltweit sind wir praktisch geächtet. Und da muss man sich schämen, dass man hier im Prinzip mit den Leuten zusammenwohnt. Als der Vizekanzler dann in Begleitung des Heidenauer Bürgermeisters vorfährt, geht ein Raunen durch die Wartenden. Gabriel geht an den Journalisten vorbei, gezielt auf einige Schaulustige zu. Eine Frau fragt Gabriel: Wenn wir jedes Jahr 800.000 oder 1 Million haben, wie soll das in 3 Jahren oder in 5 Jahren aussehen in Deutschland? Erstens gehen davon natürlich nicht ganz wenige noch wieder zurück. Also wir werden aus dem Westbalkan 200.000, 250.000 Menschen bitten müssen, das Land auch wieder zu verlassen. Das Zweite ist, ich denke, dass es gelingen muss, in Europa zu einer Verteilung der Flüchtlinge zu kommen. Wir werden ja auf Dauer nicht alle Flüchtlinge in 3 Länder bringen können. Schweden, Österreich, Deutschland. Zudem sei die Zuwanderung gar nicht so schlecht. Denn die Deutschen werden immer weniger. In den nächsten Jahren verliert Deutschland 6 bis 7 Millionen Arbeitskräfte, erklärt der Vizekanzler den Leuten. Die jungen Flüchtlinge könnten ausgebildet werden und in Deutschland arbeiten. Einer muss ja nicht nur ihre Rente erarbeiten, sondern auch meine. Die Sorgen und Nöte der Menschen müssen ernst genommen werden, sagt Gabriel, macht im gleichen Atemzug aber klar, für rechtsextreme Übergriffe gibt es 0 Toleranz. Und der Heidenauer Bürgermeister Jürgen Opitz wirft erneut sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale. Er fordert mehr Geld vom Bund und mehr Geld vom Land, damit der Landkreis seine Arbeit machen kann. Jede Unterstützung, die ich bekomme, dass die Leute hierher kommen und sagen, Opitz, du machst das richtig, das ist doch für mich die Unterstützung und das nehmen doch die Leute über die Medien auch wahr. Ich kann das Gesicht von Heidenau sein, der sagt, es gibt in Heidenau viele andere Menschen und die das sehen, die sagen, Mensch, der Opitz meint mich. Der Flüchtlingszustrom ist eine große Herausforderung, sagte Gabriel, bevor er wieder ins Auto stieg. Europa werde nicht am Euro und nicht an der Finanzkrise Griechenlands scheitern. Aber es habe riesige Probleme vor sich, wenn man es nicht schafft, mit der Flüchtlingsfrage angemessen umzugehen.